Das war der Traumsprayer von der Lufthansa. Muss mal die Jutta fragen, wer oder was sie zu diesem Titel inspiriert hat. Es gibt ja eine Geschichte, die liegt 2 Jahre zurück, von einem wirklichen Traumsprayer, der lebte in Basel, in Zürich, ja, auf jeden Fall in der Schweiz, das war der Herr Nägeli, und er hat ganz tolle Strichmännchen gemalt, aber hat diese Strichmännchen so nackt gemalt, dass sich plötzlich da in Zürich eine Sparkasse aufgeregt hat, hat gesagt, also solche Sexsymbole bei uns an der Sparkasse, das geht nur nicht, wir sind eine ordentliche Sparkasse, wollen wir nicht. Und der Herr Nägeli ist dann nach Deutschland gezogen, nachdem er da, was weiß ich, glaube ich, 3 Monate mit Bewährung in der Schweiz gekriegt hat, hat bei uns versucht, in Deutschland zu malen. Das ist ihm eigentlich noch weniger gelungen. Aber der Herr In Bremen hat man ihn sogar eingeladen, glaube ich, für einige Häuser anzumalen, weil die waren so schön grau und so was. Das ist richtig eingeladen, aber durfte da nicht malen, nachdem sich die Bremer richtig erkundigt hatten, was eigentlich der Herr Nägeli gemalt hat, haben die Bremer gesagt, nee, das wollen wir nur doch nicht an unseren Häusern. Aber ich habe das vor 2 Jahren in Basel und auch in Zürich gesehen. Das heißt, in Basel habe ich ihn erlebt, den Herrn Nägeli. Der hat richtig schöne Sachen da gemalt. War das eigentlich der Inspirator für diesen Titel? Ja, das war er. Toll, ne? Als, Geschichte muss man kennen, ja? Die Geschichte des Strichmännchens. Sag mal, ist es eigentlich nicht schwer, solche Ideen zu finden, aufzugreifen? Ich meine, das wäre ja nun etwas Ausgefallenes. Viele Leute wissen gar nicht, wer der Nägeli war und wer so ein Traumsprayer ist. Wie kommt ihr eigentlich auf eure Geschichten, die er so erzählt? Ja, Gott, Augen aufmachen, die Probleme liegen wirklich auf der Straße. Und der Nägeli, das ist einer von vielen, gibt viele Traumsprayer. Gibt viele Nägelis, das ist richtig. In jeder Stadt gibt es ganz, ganz viele Traumsprayer. Aber ich glaube, um solche Themen aufzugreifen, da gehört doch wirklich, was du gesagt hast, ein waches Auge dazu. Aber honoriert das eigentlich das Publikum? Wissen die überhaupt, was ihr damit wollt? Ja, ich hoffe das. Du hast eben gesagt, der Text ist manchmal nicht so wichtig, aber bei unserer Musik ist der Text wichtig. Ist mir gerade aufgefallen, das ist richtig, ja. Wenn Musik mit Text gemacht wird, mit Gesang gemacht wird, dann ist Text genauso wichtig wie Musik. Eine gute Musik, die kann mit Text gewinnen und verlieren. Und ich hoffe, dass unsere Musik mit unseren Texten gewinnt. Du Jutta, ich habe das eigentlich auch nur gesagt, weil mir manchmal auffällt, dass Leute eigentlich gar nicht zuhören. Dass Leute einfach so rumsitzen und konsumieren und gar nicht das honorieren, was eigentlich Gruppen wollen, nämlich, dass man da ein bisschen was erzählen kann den Leuten und Leute auch auf gewisse Dinge aufmerksam machen kann. Ich glaube, da müsste das Publikum hier bei uns in Deutschland noch ein bisschen dazulernen einfach. Es hat viel gelernt, das ist richtig. Das ist gerade dadurch, dass man jetzt halt auch als deutsche Band deutsch singt, ist ja schon ein Zeichen dafür, dass das Publikum schon ein bisschen aufmerksamer die Texte verfolgt. Früher musste man ja alles übersetzen, was man gehört hat, wenn man mal einen Text verstehen wollte. Und heute sind die Leute schon so anspruchsvoll, dass sie auch deutsche Texte hören wollen. Und was hat man von einem Text, wenn er, sagen wir mal, mehr oder weniger schwachsinnig oder keine Aussage hat? Deswegen ist es ja gut, wenn da eine Aussage da ist, dann versteht man die auch noch. Ja, ich hoffe nur, dass das Publikum die Texte hören will und dass das Publikum nicht einfach denkt, das ist Englisch, verstehe ich sowieso nicht und merkt gar nicht, dass doch hier Deutsch gesungen wird, ja? So, bedanke mich sehr, dass ihr da wart. Ihr seid die letzte Gruppe jetzt mit dem letzten Titel in unserem Programm. Ich freue mich. Hoffentlich nicht die letzte Gruppe. Du, so war das wirklich nicht gemeint. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich euch kennengelernt habe, ja? Jetzt kommt das schöne Lied vom Jet Set Star von der Lufthansa.